Kontext 21. Gedenkstätte Steinhof. Ein Überlebender der Tötungsklinik berichtet. Friedrich Zavrell berichtet im ersten Teil der Sendung, wie er als Kind 1940 in die sogenannte Heil- und Pflegeanstalt am Steinhof eingewiesen wurde und im Gegensatz zu über 7500 dort internierten Menschen überlebte. Im zweiten Teil der Sendung, der nächste Woche gesendet wird, berichtet er über die Zeit nach 1945 und davon, wie sein Leben an den Kontinuitäten der postfaschistischen Demokratie in Österreich immer wieder zu scheitern drohte. Seit dem 15. Mai 2002 ist im Wiener Otto-Wagner-Spital die Ausstellung »Der Krieg gegen die Minderwertigen zur Geschichte der NS-Medizin in Wien« zu sehen, in deren Rahmen die Aufnahmen des Vortrags von Friedrich Zavrell stattfanden. Die Ausstellung des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes präsentiert im Pavillon 5 des Otto-Wagner-Spitals auf der Baumgartnerhöhe 14 Schwerpunkte zum Thema NS-Medizin. Die Medizin übernahm im Nationalsozialismus eine neue Aufgabe, die Ausmerzung der als minderwertig qualifizierten Menschen. Für Behinderte, Geisteskranke, Angehörige sozialer Randgruppen und Unangepasste war in der Volks- und Leistungsgemeinschaft kein Platz. Sie wurden verfolgt, eingesperrt und der Vernichtung preisgegeben. Die Heil- und Pflegeanstalt Steinhof, das heutige Otto-Wagner-Spital, mutierte in den Jahren nach dem Anschluss 1938 zum Wiener Zentrum der nationalsozialistischen Tötungsmedizin, die weit mehr als 7500 Steinhof-Patientinnen und Patienten das Leben kosten sollte. Von 1940 bis 1945 existierte auf dem Anstaltsgelände unter der Bezeichnung am Spiegelgrund eine sogenannte Kinderfachabteilung, in der rund 800 Kinder und Jugendliche umkamen. Im Rahmen der Aktion T4 wurden 1940 bis 1941 mehr als 3200 Pfleglinge aus der Anstalt abtransportiert und im Schloss Hartheim bei Linz ermordet. Nach dem offiziellen Stopp der Aktion T4 im August 1941 wurde die Euthanasie anstaltsintern mit Hilfe gezielter Mangelernährung und systematischer Vernachlässigung fortgesetzt. Über 3500 Patientinnen fielen Hunger und Infektionen zum Opfer. Darüber hinaus spielte der Steinhof auch in anderen Bereichen der NS-Gesundheits- und Sozialpolitik eine wesentliche Rolle, so etwa bei der Durchführung von Zwangssterilisierungen. Am Steinhof befanden sich ferner ein Arbeitslager für asoziale Frauen und Mädchen, ein Erziehungsheim am Spiegelgrund, das eng mit der Kinderfachabteilung kooperierte, sowie ein Reservelazarett der Wehrmacht. Der Fall Dr. Heinrich Gross ist symptomatisch für den österreichischen Umgang mit den nationalsozialistischen Medizinverbrechen. Der ehemalige Arzt der Tötungsklinik am Spiegelgrund konnte seine Karriere fortsetzen und nicht zuletzt aufgrund seiner Forschungen an den Gehirnen der Opfer zu einem der prominentesten Psychiater Österreichs aufsteigen. Die Überlebenden des Spiegelgrund hingegen wurden jahrzehntelang weiter diskriminiert. Erst im April 2002 kam es zur Bestattung der sterblichen Überreste von 600 Spiegelgrundopfern. Die Ausstellung »Der Krieg gegen die Minderwertigen zur Geschichte der NS-Medizin in Wien« soll einen Beitrag zur öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Thema leisten. Gestützt auf neue Forschungen bietet sie einen umfangreichen Überblick, der weit über die Kindereuthanasie hinausgeht. Das Thema der Sendung ist nicht nur vom historischen Interesse, sondern auch von Bedeutung für die aktuelle politische Debatte in Europa, wo unter dem erneuten Vorwand einer menschlichen Politik die Euthanasie durch die Hintertür wieder eingeführt werden soll. Eine umfassende Homepage zur Ausstellung findest du unter www.gedenkstettesteinhof.at. Gedenkstätte wird zusammengeschrieben ohne Leerzeichen und das Umlaut A wird mit AE geschrieben. Zuerst möchte ich Ihnen gerne sagen, dass ich das Glück gehabt habe, dass meine komplette Krankengeschichte das tausendjährige Reich überlebt hat. Sie wurde nach dem Krieg hier im psychiatrischen Krankenhaus gefunden und sie ist absolut vollständig. Diese Krankengeschichte war die Unterlage oder die Vorlage für einige Filme, die gedreht worden sind, also Dokumentationsfilme wie Unheimliches Wiedersehen oder Heinrich Groß, Gnadentod oder Ein ganz normaler Arzt, den der Andreas, für diesen Film hat der Andreas Nowak sogar den Rennerpreis bekommen, von Berichten in Zeitungen, die kann man gar nicht erwähnen, weil das geht in die, also in die vielleicht hunderte Kilo, was da über das alles geschrieben ist. Warum ich das nur sage, dass ich nicht immer wiederholen muss, dass das, was ich Ihnen jetzt erzähle, ist absolut wahr. Das ist von Dokumentationsarchiv, das ist von verschiedenen Institutionen, das ist alles überprüft worden und hat jeder Prüfung standgehalten. So, das wollte ich jetzt sagen. Und nun wird Sie vielleicht wahrscheinlich am meisten interessieren, welche Voraussetzungen musste man haben oder mussten gegeben sein, dass ein Kind während der NS-Zeit auf den Spielgrund gekommen ist. Wobei man jetzt aber auch trennen muss, es hat eine sogenannte Jugendfürsorgeanstalt am Spielgrund gegeben und am Spielgrund hat es auch gegeben die Heilpädagogische Nervenklinik für Kinder. Das war die eigene Euthanasieklinik, hat mit niemandem etwas zu tun gehabt, das waren so quasi eine eigene Republik. Das war der Pavillon 15 und das war der Pavillon 17. Das Kinderheim war 1, 3, 5, 7, 9, 11 und 13. Und es ist leider Gottes immer wieder der Fehler passiert, dass man alles unter Spiegelgrund genommen hat. Das stimmt aber so. Historisch stimmt das nicht. Es waren zwei verschiedene Anstalten. Die Erziehungsanstalt, oder wo die Kinder klassifiziert worden sind, und die Euthanasieklinik. Na, was war der Grund, dass ich am Spielgrund gekommen bin? Der Grund war, dass ich einer Familie entstamme, die so gar nicht und überhaupt nicht den Vorstellungen der damaligen NS-Behörden also genehm war. Mein Vater ist als wehrunwürdig erklärt worden. Das hat geheißen, mein Vater war bei der Kommunistischen Partei, muss aber auch dazu gesagt werden, er war alkoholkrank, er war Alkoholiker. Und nur weil er die Prüfung im Gießerhandwerk gehabt hat, ist er vom Konzentrationslager gerettet worden und man hat ihm Dienst verpflichtet in die Lokomotivfabrik. Später hat man mir meine Mutter erzählt, sie waren bei den Reichsarbeitstreuhänder. Das waren Personen mit hohem politischen Stellenwert, die in den einzelnen Betrieben schauen haben müssen, dass die Arbeitsleistung stimmt, dass politisch keine Tätigkeit entsteht und so weiter. Und der Arbeitstreuhänder von der Lokomotivfabrik, in der damals 12.000 Menschen beschäftigt waren, hat eine Firma gehabt und wenn auch nicht klar war, hat halt müssen auch Reichsarbeitstreuhänder reinnehmen. Aber ich möchte Ihnen nur sagen, er hat meinen Vater vorgeladen und meine Mutter hat mir erzählt, er hat nicht einmal Herr Zavrel zu ihm gesagt, sondern er hat nicht einmal den Kopf gehoben, hat in seine Akten geblättert und hat gesagt, Zavrel, jetzt hören Sie mir gut zu, ich rede heute mit Ihnen zum ersten Mal, aber mit Sicherheit zum letzten Mal. Also die geringste Abweichung von den Vorschriften, die ich Ihnen gebe, dann werden wir auch auf Ihre Arbeit in der Lokomotivfabrik verzichten können. Und ich gebe Ihnen mein Wort, dann können Sie Moor stechen in Esterwegen, bis Sie selbst zum Moor werden. Und damit hat er rausgeschmissen. Damit war die ganze Familie so quasi außerhalb der Volksgemeinschaft gestellt. Das hat geheißen, er hat dann später die Ding bekommen, den Ausschluss aus der deutschen Wehrmacht. Also er ist als wehrunwürdig erklärt worden und das hat ungefähr so gelautet, also dass er nicht würdig war, das Ehrenkleid, also des Führers zu tragen. Und im übertragenen Sinn kann man es auch so sehen, mein Vater hat nicht einmal die Würde gehabt, irgendwo in Russland für Führer, Volk und Vaterland zu verrecken. Und in dem Augenblick, wo der Vater aus der Wehrmacht ausgeschlossen worden ist die sogenannte Sippenhaftung in Kraft getreten. Ich war mit 10 Jahren kein Verbrecher nicht. Und ich habe mit 10 Jahren noch nichts angestellt gehabt. Aber ich habe den Bescheid gekriegt das Amt war damals in der Gonzagergasse. Ich habe den Bescheid gekriegt. Meine Mutter hat mir müssen dreimal vorlesen, weil ich das gar nicht begriffen habe. Und für mich ist irgendeine Welt zusammengestürzt, weil das, was ich Ihnen jetzt sage, war eigentlich die größte Schimpf und Schande, was ein Burm im sogenannten Deutschen Reich passieren hat können. Heute natürlich bin ich stolz darauf, dass ich aus der Hitlerjugend ausgeschlossen worden bin. Ich habe den Bescheid bekommen, dass ich nicht würdig bin, dem deutschen Jungvolk und in späterer Folge der Hitlerjugend und in weiterer Folge irgendeiner Nation, also einer Organisation anzugehören, die also im Bestimmungsbereich der NSDAP liegt. Ich habe die Wörter nicht mehr verstanden, wie das damals gewusst hat, und ich habe auch nicht gewusst, dass mein Vater wehrunwürdig erklärt worden ist. Das habe ich erst später erfahren. Und deswegen war ich umso mehr schockiert, warum ich nicht mehr habe, also nicht ins deutsche Jungvolk beitreten. Ich bin damals in der Hörnesgasse im 3. Bezirk in die Schule gegangen. Mein Klassenvorstand, das war der Dr. Karl Liebel, hat der geheißen, der war natürlich über das Ganze informiert, hat mich in die letzte Bank gesetzt und für den war ich Luft. Also es ist so weit gegangen, dass er sich nicht einmal meine Hausübungen angeschaut hat. Wenn er die Hausübungen kontrolliert hat, ist er bei mir vorbeigegangen und ist zur nächsten Bank gegangen. Für den war ich Luft. Ich war in dieser Klasse so quasi irgendein Außenseiter. Ich habe mit niemandem geredet, also ich habe mich gar nicht reden traut, denn alle meine Klassenkameraden, wenn man sie als Klassenkameraden überhaupt bezeichnen kann, sind mit braunen Hemden in die Schule gekommen und haben zumindest das Hitlerjugendabzeichen getragen. Und ich habe weder das eine noch das andere gehabt. Und es hat gar nicht so lange gedauert, bin ich gefragt worden, warum ich nicht zu den Heimabenden komme. Und es war damals so, dass in jedem Gebiet, also die Wien war in Gebiete eingeteilt, und Montag, Mittwoch, Freitag waren immer Heimabenden, da hat sich eben die Hitlerjugend, das deutsche Jugendvolk oder der BDM, das waren die Mädchen, getroffen, und da ist halt politisiert worden oder über den Führer geredet worden oder sonst was, ich weiß nicht so genau. Und ich bin halt dort nicht hingegangen, weil ich habe auch gar nicht hingehen dürfen. Und dann hat die Frage begonnen in der Klasse, warum kommst du nicht zu den Heimabenden? Und soll ich noch sagen? Soll ich sagen, dass ich aus der Hitlerjugend ausgeschlossen worden bin? Das habe ich nicht zusammengebracht. Und jetzt habe ich mich auf so einen sturen Standpunkt gestellt, habe das alles an mir abbrennen lassen. Bis zu dem Tag, wo es also ganz schier geworden ist und wie man da... Der Sohn von Ortsgruppenleiter hat in der Klasse geschrien, gelost sie in Ruhe, vielleicht ist er der 32. Jude. Und sehen Sie, seit diesem Tag kriege ich die Gänsehaut, wenn jemand sagt, wir haben nichts gesehen, wir haben nichts gewusst, wir haben nichts gehört, wir haben alles erst nach dem Krieg erfahren und. Das ist eine kompakte Lüge, wie sie kompakter nie auf der Welt erfunden worden ist. Denn wenn schon die 11- und 12-jährigen Kinder eigentlich, muss man sagen, gewusst haben, dass es ein ungeheurer Makel ist, wenn man ein 32. Jude ist, was war denn das dann erst für ein Makel, wenn man ein ganzer Jude war? Und diese Kinder haben das gewusst. Und es war ja keine Kunst, dass sie das gewusst haben. Sie haben können gehen, Wien, wo immer sie haben wollen. Sie haben die Plakate gesehen, Jude verrecke oder was weiß Gott oder Vorsicht vor den Juden und auf gelbe Plakate die schwarze Silhouette von den ewigen Juden und so weiter. Es ist ja eine unheimliche Hetze gewesen und es war kein größeres Schimpf und Schande, als wenn man einer gesagt hat, Jud. Und das habe ich dann nicht mehr ausgehalten und ich bin ganz einfach nicht mehr in die Schule gegangen. Heute würde man Schulschwänzen dazu sagen, ich habe mich nicht in die Schule getraut. Und bin mittags immer zu Hause gekommen und habe so aus, wie wenn ich in der Schule gewesen wäre. Und das hat so ungefähr 14 Tage gedauert. Und eines schönen Tages in der Früh um 7 Uhr hat es an der Türe recht fest geklopft, die Polizei war da und meine Mutter ist mit einer Fürsorgerin konfrontiert worden. Also wieso kommt er schon seit 14 Tagen unentschuldigt nicht also in die Schule und so. Meine Mutter ist aus alle Wolken gefallen, weil ich bin ja immer in der Früh weggegangen und bin mittags zu Hause gekommen. Und das war der Grund meiner Einlieferung auf den Spiegelgrund in die Jugendfürsorgeanstalt. Das war 1940. Und jetzt muss ich Ihnen noch etwas sagen, bevor mein Vater als wehrunwürdig erklärt worden ist, bin ich mit ihm auf der Landstraße, Hauptstraße gegangen und von uns zwar, das sage ich nur deswegen, dass Sie das andere dann also verstehen, wieso das so gekommen ist, sind zwei Offiziere gegangen und mein Vater war ziemlich groß und da hat er sich zu mir so runtergebückt und hat gesagt, wenn du zu dem Verein einmal gehst, haut er dir persönlich die Haxen, aber wenn der Stalin kommt, darfst du zur Roten Armee gehen. Also was hat der 10-jährige Bub, der ich damals war, verstanden, wer ist der Stalin, wer ist die Rote Armee oder irgendetwas. Ich habe halt das in mein Hirn also aufgenommen und irgendwie hat er sich verankert, wie der gesagt hat, Russen, Stalin, Rote Armee und so weiter. Viele Jahre wird mir das wieder durch mein Hirn gehen, viele Jahre später. Ich bin am Spielgrund gekommen und da habe ich die erste Begegnung gehabt mit dem Dr. Heinrich Gross. Der war damals Anstaltsarzt und der hat diese Aufnahmeuntersuchungen gemacht. Also da ist man fotografiert und gemessen worden. Und also was der Mensch an einem Monat gemessen hat, war unwahrscheinlich. Und dann bin ich auf Babylon 7 gekommen. Da war er einige Tage und nach ein paar Tagen hat es dann begonnen, habe ich Medikamente bekommen. Also das heißt nicht ich, sondern die ganze Gruppe. Wir waren ungefähr 30 Burschen auf dieser Gruppe. Und ich habe die Pulver genommen. Ich habe zwar nicht gewusst, warum ich die nehmen muss und so, aber ich habe sie halt genommen bis zu dem Tag, wo ich gemerkt habe, dass ich auf dieser Pulver immer müder. Es war schon so, ich habe den ganzen Tag meinen Kopf auf dem Tisch liegen und wenn ich ins Bett gekommen bin, dann war ich sofort weg. Also ich bin müde und immer müder geworden. Und ich habe mir gedacht, das kann nicht stimmen, das muss nur mit den Pulvern zusammenhängen. Und eines schönen Tages, der Pfleger hat Warschak geheißen, also ich vergesse den Namen alle nicht. Und zu dem habe ich gesagt, Herr Pfleger, warum muss ich die Pulver nehmen? Ich bin wieder gesund, ich bin gesund und ich habe keine Schmerzen. Die Pulver nehmen. Sag ich, nein, ich nehme es nicht mehr, wir summiert auf die Pulver. Ne? Ah, du nimmst das nicht. Na, er hat weiter nichts gemacht, hat das an die anderen abgeteilt, dann ist er noch einmal zurückgekommen und hat gesagt, also nimmst du das wirklich nicht. Sag ich, nein. Später ist er dann, nach kurzer Zeit, halt ist er zurückgekommen mit zwei Pflegern. Und glauben Sie mir, nie in meinem Leben bin ich so schnell am Bauch gelegen, als wir damals. Ich war damals 10 Jahre alt, also im 11. Jahr alt. Ich habe, so wie man in Wien sagt, einen Hieb ins Knack gekriegt, als ich niedergefallen bin am Boden. Dann haben wir diese Pfleger haben sie geheißen, waren aber sadistische Kreaturen. Verzeihen Sie mir, es ist nicht so, aber wenn ich von denen rede, kommt mir das immer. Und da haben sie mir die Hände am Rücken gebunden, also aufgegeben, so weit, also dass die Handteller direkt beim Hals waren. Das war unheimlich schmerzvoll. Dann sind die Füße so dazugekommen und einer der stärksten Pfleger hat sich so mit seinem ganzen Gewicht draufgelegt. Dann ist ein lieber Pfleger hergekommen, den hat gar nicht gerast oder was. Der hat mir mit den Nasen in die Nasenlöcher reingefahren, hat mir den Kopf zurückgegeben und der andere hat mir den Mund aufgemacht und dann haben sie ein Glas Wasser genommen und das, die Pulver runtergeschüttet. In Zukunft habe ich mir brav und freiwillig die Pulver genommen. Ich habe dann das, aus welchem Grund bin ich dann verlegt worden auf Babylon 9. Und von Babylon 9 bin ich gekommen in die Dreherstraße. In der Dreherstraße waren wir ungefähr 300 Zöglinge. Und da sind eines schönen Tages 20 ausgewählt worden und die sind nach Ips an der Donau verlegt worden und zu denen habe auch ich gehört. Wir sind in das psychiatrische Krankenhaus eingeliefert worden und wir haben nicht gewusst, warum. Warum sind wir 20 da nach Ips gekommen ins psychiatrische Krankenhaus? Ich war auf einer Abteilung, die von einer anderen Abteilung durch ein hohes Gitter, also vom Plafond bis auf den Fußboden getrennt war. Es war zwar eine versperrbare Tür zum Durchgehen und auf unserer Seite ist eine Kette gehängt, Übertreten der Sperrung verboten. Und ich habe durch die Gitter geschaut und da war ein großer Saal und der war, ich weiß nicht, ob nur ein Mensch Platz hätte können finden. Umfallen hat da drinnen mit Sicherheit keiner können. Also die waren eine Pfercht, diese Leute, sogar am Gitter sind so gestanden und ganz besonders ist mir ein junger Mensch in Erinnerung gewesen, der eigentlich hübsch war. Ja? Der war ungefähr 20 Jahre, hat wahnsinnig schöne schwarze Augen gehabt. Man hat an ihm nichts gesehen, dass man sagen kann, wie man oft einem Menschen begegnet, der Mongolid ist oder sonst etwas. Der hat gar nichts gehabt. Der hat nur eins gemacht, durch die Gittertiere oder die Hände zu gefalten. Also durch die Gitterstäbe. Und ich habe nicht gewusst, was er da will und so. Und habe mit ihm verständlich gemacht, also dass ich gern wissen möchte, was er ist. Und er hat mir nur Zeit, also was zum Essen. Ne? No, und ich bin jetzt im Tagraum bei uns gegangen und da ist immer in den Laden Brot gelegen und so. Und es war auch so ein kachelter Boden auf dem Gang. Über die Sperre habe ich mir nicht traut, weil das war ehrlich gesagt ein ganz, ganz schrecklicher Anblick. Man hat eigentlich nur die ersten Menschen gesehen, also ganz und dann anders nur Köpfe. Und das ist mir ins Hirn gegangen. Das war also absolut ein schreckliches Bild. Und ich habe das Brot hingeschmissen und was glauben Sie, was dann passiert ist? Eingekreuzt, eingebrülle. Um die paar Stickel und Brot haben die so zum Raufen begonnen. Und ich wünsche niemand von ihnen die Schläge, die ich dann gekriegt habe. Und das waren auch Pfleger. Ja, also der eine hat sich sogar super geheißen und der hat sich sogar immer, was ich so ins Licht gestellt, dass er der beste Schachspieler von Niederösterreich ist und er, glaube ich, war Landesmeister oder so. Und der hat mich besonders schwer gehabt. Dann sind diese Menschen noch einige Tage, wie lang, das kann ich nicht mehr sagen, war. Immer wenn ich rausgegangen bin von Tagraum und so, habe ich hingeschaut und es war immer das gleiche Bild. Und einmal in der Früh bin ich auf die Toilette gegangen und da bin ich echt und ehrlich erschrocken. Und der Saal war absolut leer. Und jetzt habe ich erst gesehen, wie groß der so ist. Und momentan habe ich so einen Schrecken gehabt. Und wenn mich heute wer fragt, was eine schlimmere Erinnerung in mir ist, dieser mit Menschen vollgestopfte Saal oder der Leere, da muss ich sagen, es war der Leere. Denn es war momentan so schrecklich. Und jetzt hat sich das eigentlich in mein Hirn gefestigt, was ich bei den Pflegern gehört habe. Also da ist ja oft geredet worden, für die Angehörigen besser und für die Leute besser und was soll man denn mit ihnen machen. So ist das oft geredet worden und das haben wir Kinder so bruchstückweise aufgefangen. Und nachdem jetzt dann der Saal leer war und auch bereits am Spiegelgrund, ja, wie er noch im Kinderheim war, ist immer das so gesagt worden, also im breitesten Dialekt, die Nazi daran alle Depperten haben. Thank you. Und damals, wie ich das gesehen habe, den leeren Saal, habe ich gewusst, und das stimmt. Und glauben Sie mir, das sind für mich in der Erinnerung die schrecklichsten Bilder, die man haben kann. Und ich versuche immer, also mich an das nicht zu erinnern. Ich bin dann, es war irgendetwas, und der Matthias Dahe, ich meine, wenn Sie ihn wirklich über den Spielgrund gut informieren können, der Matthias Dahe hat eine Doktorarbeit gemacht, ist in der Universität Göttingen angenommen worden, und dieses Buch heißt Endstation Spielgrund. Und ist eine reine Doktorarbeit und ist nur wissenschaftlich belegt. Und dann gibt es noch ein Buch von der Susanne Mende, die auch den ganzen, aber da fällt mir jetzt momentan nicht der Titel ein. Aber er handelt auch vom Spielgrund, aber nur hat der Matthias Dahl nur den Spielgrund genommen und die Susanne Mende alles, was auf dem Steinhof vorgefallen ist. Und da hat der Matthias Dahl ein Datum drinnen, und zwar den 4.8.1941, glaube ich. Ja, 41. Und da hat der Hitler die sogenannte offene Euthanasie eingestellt, weil der Widerstand gegen diese Euthanasie also zu groß worden ist. Und in meinem Begleitblatt, das jedes Kind gehabt hat, und das liegt auch in meiner Krankengeschichte, wenn man in diese Fürsorgehände gefallen ist, dann ist ein Begleitblatt angelegt worden, und da ist penibel hineingeschrieben worden, wo man hingekommen ist und wie lange man dort war und so weiter. Und identisch mit dem Datum 4.8. bin ich wiederum, das 4.8. steht auch auf meinem Karteiblatt, hat man mich wieder auf den Spielgrund zurückgegeben. Also, und auch war die anderen. Ich war dann kurze Zeit auf Babylon 9, und da hat dann der Herr Dr. Jekelius also bestimmt, dass ich in die NS-Erziehungsanstalt nach Mödling komme. Das war früher am Herr Waisenhaus, und die Nationalsozialisten zu einer Erziehungsanstalt umfunktioniert, und bei Handlungsweise war diese Erziehungsanstalt, obwohl sie nie genannt wird oder wenig genannt wird, eigentlich grausamer als wie der Spielgrund. Deswegen grausam, weil da sind die Burschen eigentlich, wie sagt man, zu kleine Bestien erzogen worden. Und das ist ungefähr so abgelaufen. Den ganzen Tag war ein kurzer Schulbesuch, exerzieren und Arbeiten verrichten und so weiter. Und am Abend, um 18 Uhr hat es das Abendessen gegeben, und nach 18 Uhr haben wir müssen in einem Programm, so wie Sie jetzt da sitzen, auch sitzen. Und da ist immer einer gekommen von der SA oder von der SS oder von der NSDAP oder wer immer das auch war. Und der hat einen Vortrag gehalten über den Werdegang des Adolf Hitler und über die Ziele der NSDAP und über die Ziele des Großdeutschen Reiches und was weiß Gott, was war das. Für mich war das ein bisschen skurril, weil man denkt, um Gottes Willen, ich bin von der Hitlerjugend ausgeschlossen, ich bin nirgends mehr hin. Warum muss ich da an der politischen Schulung teilnehmen? Aber ich habe es nicht gewagt, jemanden zu fragen oder ihm auf das aufmerksam zu machen. Ich bin halt auch in dieser Gruppe gesessen. Und das Schlimme war an dieser Schulung war, wenn dann der Ding fertig war, also der Vortrag fertig war, hat man dürfen nur eine halbe Stunde sitzen bleiben und das durchlesen, was man sich aufgeschrieben hat und so. Und dann ist zur Nachtruhe gegangen. Und da, je nachdem, man halt einen Erzieher, einer hat es öfter gemacht, einer weniger oft. Aber gemacht hat es ja jeder. Der ist ganz einfach um 10 Uhr auf die Nacht oder um 1 in der Früh oder um 3 in der Früh oder um 12 Uhr bei der Nacht zu irgendeinem Buben hingegangen, hat ihm die Decken weggerissen und gesagt, wann wurde unser Führer geboren? Und weh, der hat nicht am Schlag gesagt, 20.04.1889. Das hat geheißen dann im nächsten Tag Streichung aller Freizeitminuten, es hat immer Freizeitminuten gegeben. Und stattdessen war Strafexerzieren, bis zum Umfallen. Unter dem Motto, lernst den Meier, wann der Führer geboren ist, weil der weiß das noch alle nicht. Und jetzt können Sie sich noch vorstellen, wie die anderen 29 Burschen auf diesen Meier zu sprechen gewesen sind. Haben aber nicht bedacht, dass am nächsten Tag das in Zabel hat können passieren, oder in Huber oder in Schlesing oder sonst irgendeinen anderen. Ja? Ich bin einmal gestolpert, nur ich habe schon gewusst, aber momentan ist mir der Name nicht gekommen. Der reißt mir um Mitternacht die Decken weg und sagt, wie hat die Mutter des Führers im Vornamen geheißen. Ja, das ist mir eingekommen, wenn ich weiß, dass heute Clara heißt, aber damals hat es mir nicht eingekommen. Und alles, was ich heute so über die nationalsozialistische Bewegung und überhaupt über diesen Adolf Hitler weiß, das hat man mir in Mödling, ich habe es nicht gelernt. Die sind mir eingehämmert worden. Und seitdem glaube ich an die Gehirnwäsche. Also das ist für mich kein leerer Begriff, weil ich weiß ganz genau, also heute können Sie mich fragen insbesondere über den Werdegang des Herrn Adolf Hitler. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwo stolpern werde. Heute, die wenigsten, wenn du heute mit Menschen redest, überhaupt mit Schülern, die wissen, dass es in Österreich einen Ahnengau gegeben hat. Also wer weiß heute noch den Ahnengau? Und der Ahnengau, das war der Bereich Allensteig, Döllersheim. Und dort kommen die Ahnen des Adolf Hitler her. Also der Alois Hitler und der Schickeltruber und die Clara Hitler, die Pötzelkassen oder so Lediger und so. Die kommen aus all diesem Bereich. Der Truppenübungsplatz ist ja nur deswegen entstanden, weil der Hitler die ganzen Ortschaften schleifen hat lassen, nur damit nichts aufkommt, aus welchem Milieu er eigentlich richtig abstammt. Dann ist einmal der Herr Erzieher ausgewechselt worden. Der war nicht so streng als wir die anderen Erzieher, weil der hat sich für die Burschen mehr in der Nacht interessiert als wir am Tag. Und unter denen war auch ich. Bei mir ist es der Direktion bekannt geworden und da bin ich das erste Mal wieder zum Psychiater gekommen. Der Dr. Winkelmeier, der damals Leiter war vom Schloss Wilhelminenberg, in dem eine NS-Erziehungsanstalt für Mädchen untergebracht war. Da war er Leiter, habe ihm Rede und Antwort gestellt, alles, was er mich gefragt hat. Und dann ist die Frau Heimutter dazugekommen, die hat Maria Habli geheißen, die hat das goldene Parteiabzeichen getragen und hat gesagt, na, was machen wir denn jetzt mit dem Zabel? Und da hat, so wie ich es Ihnen jetzt sage, das kann ich nie vergessen, hat dieser Dr. Winkelmeier zur Heimutter gesagt, wenn der Bub sich das so lange gefallen hat lassen, ohne dass er was gesagt hat, ich habe mir es gefallen lassen, weil er Begünstigungen dadurch erwirkt hat, dann ist er entweder so, also da hat er gemeint, ich bin homo, oder aber er ist nicht normal. Und eine Woche später ist ein Erzieher gekommen, Gaga hat der geheißen, mit einer riesig langen Rebschnur, die Hände holen müssen so zusammengeben, dann hat er mir die Hände so gebunden, Stickelschnur weg, da war so ein Holzknebel, den hat er so zwischen die Finger genommen. Und wie ein Stickelfisch hat man mich, das war die Einweisung auf die Euthanasie-Klinik auf Babylon 17. Ich habe nichts anderes gemacht, nur also, ich habe halt über das nicht geredet, was da vorgefallen ist. Und ich bin auf Babylon 17 gekommen und da bin ich erst das zweite Mal dann wieder in Berührung gekommen mit dem Dr. Gross. Und der hat gesagt, also du warst ja schon einmal da, sage ich, ja, und dann braucht man nichts mehr aufnehmen, hat mich in die Gruppe geschickt und glauben Sie mir, ich bin in der Gruppe gewesen, ich habe so viel Angst gehabt dort. Und jetzt haben wir gedacht, bitte nur weg von da, nur weg von da. Ich habe gewusst, wie die Burschen das im Kinderheim gemacht, also mit der Erziehungsanstalt gemacht haben, aber dort war es ja leichter, da ist man in die Schule gegangen oder ist weg geworden, aber dort war man absolut so quasi eingesperrt. Und ich habe aber auch gewusst, wie man die Gitter aufmacht. Ich habe ja auch gewusst, dass man das hat zu Wege gebracht mit drei abgeflachten Hützang hat man das zusammengebracht. Aber ich habe einen gesucht, einen Kollegen, also einen Mitzögling, wo ich geglaubt habe, der wird vielleicht mit mir mitmachen und so, dass er mir hilft. Und das war aber ein Fehlgriff, was ich da gemacht habe. Und den nächsten Tag in der Früh sind zwei Pfleger gekommen und haben mich auf Babylon 17 in eine Zelle verbracht. Und in der bin ich nicht mehr rausgekommen. Monatelang, ich war damals 12, 13 Jahre alt, ich bin monatelang in der Zelle auf und ab gegangen, auf und ab. Ich habe keinen Besuch meiner Angehörigen haben dürfen, ich durfte nicht in den Hof gehen, in die Bewegung im Freien, ich habe überhaupt nichts. Und in dieser Zelle, sie ist 17 Mal bei den Filmen fotografiert worden, war nichts mehr, nichts drinnen, sondern nur ein Nachttopf. Es war kein Sessel drin, es war kein Bett drin, es war kein Tisch drinnen, es war gar nichts drin. Nur auf und ab, wenn ich wirklich konsumiert war, habe ich mich am Boden gesetzt. Ich habe die Zelle nur verlassen am Morgen, weil da am Abend haben sie mir so eine Matratze reingegeben und zwei Decken und das ist mir am Morgen wieder weggenommen worden. Und da habe ich auch müssen den Nachttopf da im Bad in einem Korsett ausleeren und reinigen. Und das war der einzige Augenblick, wo ich eigentlich von dieser Zelle herausgekommen bin. Da habe ich dann, bin ich dann in den Schlafzellen den Kindern begegnet, die dort in den Gitterbetten gelegen sind. Und es war halt immer so, dass ich ein Kind gesehen habe und dann drei Tage später nimmer mehr. Und so bin ich halt wieder dann in meiner Zelle auf und ab gegangen. Und mein einziges Vergnügen war, durch die abgekratzte Milchglasscheibe, weil die haben Milchgläser gehabt, habe ich ein bisschen ins Freie gesehen und von Babylon 15 direkt zum Eingang von Babylon 17. Auch heute kann man das noch nachvollziehen, aber nur der Baum, der jetzt da steht, war damals klar. Und heute ist er groß und mächtig und hat so einen Stamm. Also heute sieht man nimmer mehr so ganz genau hin, aber man sieht es immer noch hin. Ich habe runtergeschaut und es war ein reiner Zufall, dass ich zwei Männer gesehen habe mit einem Karren. Das waren so große Räder, da ist eine sorgähnliche Truche drauf gestanden, wenn man denkt, was machen die denn? Und die sind dann beim Babylon 15 stehen geblieben, dann sind sie rausgekommen. Jeder hat unter den Armen so einen Schrappel gehabt, die waren zwar in so Tücher eingewickelt, aber dass es Kinder waren, hat man gesehen, weil die Hände noch einmal gehängt sind. Und die Füße sind rausgehängt. Eins haben sie so gekriegt, eins haben sie so gekriegt, dann haben sie den Sarg wieder zugemacht und sind gegangen. Und ab dem Tag habe ich gewusst, dass ich am Spielgrund, also effektiv gewusst, dass am Spielgrund getötet wird. Weil jetzt habe ich die ersten Toten persönlich gesehen. No, und ich bin halt wiederum auf und ab gegangen, auf und ab gegangen. Der Zellenalltag, wenn man so will, ist nur unterbrochen worden durch die damaligen Behandlungsmethoden, was sie gehabt haben. Und vielleicht kann es einmal ein Arzt erklären, aber ich glaube, dass ich das niemand selber erklären kann, was es für einen Sinn haben soll, dass man auf einer Ambulanz liege, zwei Leintücher legt, trockene, zwei nasse. Da muss man sie splitternackt ausziehen, sie in Hauptachtstellung hineinlegen, dann wird man abgebunden beim Hals, bei den Ärmeln und so, bei den Knie, bei den Fesseln und überall ganz total abgebunden wie eine Mumie. Dann ist man am Boden gelegen worden und da müssen drinnen so lang bleiben, bis durch die Körperwärme die Leintücher getrocknet gewesen sind. Das hat, sie sind nie ganz trocken geworden. Ich glaube, das war gar nicht möglich gewesen. Da hätte man müssen, was Gott, viele Tage lang. Aber es hat genügt, diese 2 Tage. In diese 2 Tage haben sie weder einen Schluck Wasser bekommen, sie haben nichts zum Essen gekriegt. Und das Fürchterlichste war das. Ich spüre es oft noch, wenn ich manchmal so intensiv nachdenke. Da bin ich so gelegen und jetzt hat es mich da gebissen und ich habe nicht kratzen können. Stellen Sie sich das einmal vor, wie das ist. Oder Sie legen am Fußboden und liegen so und Sie können nicht links und Sie können sie nicht rechts, Sie können die Füße nicht anziehen, Sie können überhaupt nicht bewegen. Da hat es nur eins gegeben, schauen, dass irgendein Schlaf, ein gültiger Schlaf gekommen ist, dass man das besser übertaucht hat. Und waren dann noch 2 Tage, also die Schwester, haben wir dazu gesagt, ich weiß nicht, was das für Schwester war. Die hat eben bei den 4 aufgemacht, noch ganz trocken ist, noch nicht, warten wir noch, weiß ich, bis mittags. Dann hat sie es wieder zugemacht, am Mittag haben sie dann von diesen Fesseln befreit. Aber sie haben nicht aufstehen können. Die haben es so ausgerollt aus der Leintücher und ich bin auf dem Boden liegen geblieben. Und es hat eine ganze lange Weile gedauert, bis ich so quasi wiederum mich aufpucken habe können. Und da hast du geglaubt, was ich jetzt dann. Ja, du bist den Moment neu auf die Welt gekommen. Nicht? Und dann die nächste unerklärliche Kur war das. Da ist eine Badewanne mit eiskaltem Wasser abgefüllt worden. Dann sind 2 Pfleger, sie waren auch Pfleger, sind 2 Pfleger gekommen, die haben die genommen, der eine auf der anderen Seite, der andere auf der anderen Seite, haben die heruntergetaucht. Deswegen hat auch diese Behandlung unter den zögligen Schlemperkur geheißen. Und da ist man runtergetaucht worden, so langsam, als es nur möglich war. Und dann, jetzt hast du noch Luft und Wasser. Und dann haben sie gleich wieder runtergetaucht, runter, oft bis zur Bewusstlosigkeit. Und sie haben sie dann am Boden geschmissen, in Bad drinnen, so bis das ganze Wasser wieder was geschluckt hast, also so geschluckt hast, wieder zurückgekommen ist. Und einem ist halt mir passiert, also da war es besonders arg und da habe ich geglaubt, ich werde diese Tortur nicht mehr unterstehen und ich weiß auch nicht, wie es passiert ist und es war auch nicht meine Absicht, dass es passiert ist, aber ich habe mich groß angemacht. Und jetzt können Sie sich noch vorstellen, was diese 2 Pfleger mit mir gemacht haben. Es ist nicht mein Ort, so zum Reden. Aber ich möchte es Ihnen sagen, wie es mir angerührt haben. Der eine hat den anderen mit dem Namen angerührt, so wie quasi Franz, die Drecksau hat sie angeschissen. Es hat geheißen, ich bin an die Mauer gestellt worden, dann sind sie mit 2 so Schlauch gekommen und voll aufgedreht und mit Eis gehalten, was sie hab können, von der Mauer nicht weg. Das hat der erbärmlich weh da. Die haben mich regelrecht an die Mauer gedruckt, dann habe ich mich müssen bücken und dann haben sie mir was Gott in Popschi gespritzt und so, dass ich mit dem Schädel an die Mauer gefallen bin. Jedenfalls, es hat unheimlich weh da und was das meiste war, diese Unterkühlung, die man da gekriegt hat. Das hat ja nicht 5 Minuten gedauert, die haben sie ja mit denen Hetz gemacht. Dann bin ich halt wieder auf meine Zelle gegangen und bin wieder auf und ab. No, und eines Tages bin ich den Herrn Primarius Illing vorgeführt worden, den Sie da auf dem Bild sehen. Und der hat über mich ein psychiatrisches Gutachten erstellt. Und dieses psychiatrische Gutachten beginnt mit dem Satz, der Jugendliche entstammt einer erbbiologisch und soziologisch minderwertigen Sippe und muss als wertlos eingestuft werden. Also so beginnt das Gutachten. Dann kommen diese ganzen Sachen, was er da gemacht hat und so. Er hat mich dann wieder auf meine Zelle zurückbringen lassen. Und am Spielgrund war es so, dass um 12 Uhr mittags, also in der Euthanasie-Klinik war es so, dass um 12 Uhr mittags war die Ding, die ärztlichen Behandlungen unter Anführungszeichen beendet. Da war Friedhof Stiller in diese Pavillon drinnen. Und ich bin wieder in meiner Zelle auf und angegangen. Wie viele Monate das schon waren, weiß ich nicht mehr. Ich bin in ein Kaschön nicht mehr gekommen. Gar nichts. Dann haben sie mich einmal geholt und da haben sie mir diese sogenannte, wie heißt das, ich kann das Wort, obwohl ich es erlitten habe, so schwer aussprechen, Enzephaliographie. Und da haben sie mich auf eine Ambulanz liegen setzen, so, und dann mit den Fingern ganz vor. Das hat dann der Pfleger dann gehalten und dann ist der Herr Primarius Irling mit irgendeiner Injektionsnadel, also mit einer Injektionsnadel sicher, aber irgendwo, ich weiß nicht mehr ganz genau, ist er ins Rückgrat reingefahren und da ist Gehirnwasser tropfenweise abgenommen worden und anstelle ist Luft hineingepumpt worden, denn nur so hat man können, damals den Schädel röntgen. Vor dieser Behandlung hat müssen meine Mutter, ich habe es zwar nicht gesehen, aber ich habe in meiner Krankengeschichte ist ihre Unterschrift, hat müssen meine Mutter unterschreiben, dass sie einverstanden ist, dass ärztlicherseits alle Behandlungen an mir durchgeführt werden zur Klärung meiner Geisteskrankheit. Ich bin heute 72 Jahre, ich glaube nicht, dass ich heute geisteskrank bin. Ich weiß nicht und das war auch ganz, und es muss auch dazu gesagt werden, dass einige dieser Kinder also diese Tortur nicht überlebt haben. Und nachher, wenn das vorbei war, ist man meistens dann in der Ambulanz auf den Boden gelegt worden und der Körper hat nur bestanden aus dem Kopf. Also ich kann mich so gut erinnern, es war so, als wir waren nur mein Kopf auf dem, ich habe meine Füße gesucht, ich habe meine Hände gesucht, ich habe sie überhaupt nicht gefunden, ich habe nur geglaubt, der Kopf. Und schon langsam ist es wieder zurückgekommen, das war dann so, als wir waren tausende Ameisen so unter dem Körper, grausen und dann haben sie wieder die Zelle zugepackt und das ewige Auf und Ab, die hat wieder begonnen. Die Behandlungen waren schlimm, die Behandlungen waren grausam. Vieles, was da am Spielgrund geschehen ist, ist nirgends gestanden. Also, dass der Pfleger das machen soll. Oder die, das war die eigene Brutalität des Pflegepersonals. Und was mich so schockiert hat, also nicht momentan, aber später, wie ich darüber nachgedacht habe, dass es gerade Frauen waren, die so bestialisch die Kinder behandelt haben. Und trotzdem war all diese Behandlung in meinem Leben, also bis auf die Bilder da von Ibs, also die, was ich Ihnen jetzt erzähle, am schlimmsten, weil ich so lange nicht drüber hinweggekommen bin. An dieser Stelle also muss ich immer sagen, also ein Danke so quasi an den Magister Lessing, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die Chefin vom Österreichischen Nationalfonds und Sekretärin bei Heinz Fischer im Parlament. Und mit der habe ich wochenlang geredet und verdanke ich es eigentlich, dass ich heute so halbwegs über das reden kann. Und vielleicht werden Sie, wenn ich Ihnen das jetzt erzähle, sagen, na mein Gott, was war denn da so schrecklich drauf? Aber für mich war das Schrecklichste. Ich bin am Pavillon 17 gewesen, in meiner Zelle. Es ist ungefähr 14 Uhr gewesen. Die Zelle ist aufgegangen, Pflege ist da gestanden, Ausziehen. Und da, ich habe ja gewusst, da gibt es keine ärztliche Behandlung mehr um diese Zeit. Ne? Und wie ich ausgezogen war, hat er mit mir den Pavillon 17 verlassen und ist Richtung 15er gegangen. 15er bin ich reingegangen und da habe ich mir so gedacht, so, weil es hat nur einen Pavillon gegeben auf dem ganzen Stauhof, wo getötet worden ist. Und das ist nur der Pavillon 15 gewesen. Kinder, die auf Pavillon 1 waren oder auf 17 waren und zur Tötung vorgesehen waren, die sind vorher auf dem Pavillon 15 verlegt worden. Also einen Tag vorher oder zwei Tage vorher. Nante hat mich um diese Zeit, wo eigentlich nichts war, umgebracht, hat mich in so einen Raum eingeführt. Da war eine weiße Bank drinnen. Und dann hat er gesagt, ich soll mich ausziehen. Dann haben wir gedacht, Gott. Da rennt ihnen alles so durchs Hirn, was sie bis zum heutigen Tag erlebt haben. Das sind Sekundenfilme. Ich habe mich dann ausgezogen und bitte, ich muss dazu sagen, ich war damals 14 Jahre alt bereits. Und die ersten Schamhaare sind gekommen, man hat sich geschaut, das Thema Sex und so weiter war ja damals in dieser Zeit nicht so, so locker, ist nicht so locker gehandhabt worden, wie das heute der Fall ist, sondern das waren ja immer Tabuthemen, für die man sich zu schämen hat, für die man sich halt schämen müssen und so weiter. Na, und ich habe mich ausgezogen bis auf die Unterhosen und dann hat er gesagt, Unterhosen runter. Und wie er gesagt hat, die Unterhosen runter, habe ich einen derartigen Schweißausbruch gekriegt, dass mir der Schweiß also von der Achselhöhle so in den Handtuch gekommen ist. Jetzt habe ich gewusst, ja Fritzl, jetzt kommst du nicht mehr heim. Also ich habe das gespürt, ich habe geglaubt, jetzt komme ich nicht mehr zu Hause. Warum die Uhrzeit, warum noch gerade ausziehen, warum darf ich nicht einmal die Unterhosen haben. Na, und dann ist die Tür aufgegangen und der Herr Primarius Silling ist dort gestanden und hat gesagt, komm rein. Na, und ich war splitternackt, 14 Jahre, habe halt so einen Kopf gehalten und bin an ihm vorbeigegangen und da müssen dann so auf so Art Protestlauf stellen, so wie ein Zirkus auf die Tiere drauf, wie eine Mandel machen. So müssen Sie sich das ungefähr vorstellen. Und ich bin halt mit gesenktem Kopf durchgestanden und dann habe ich einen Zeigestab gespürt. Und der Illing hat zum Reden begonnen. Den Primarius Illing hat man sehr, sehr schwer verstanden, weil erstens einmal war er Reichsdeutscher, dann war er Sachse, er hat viel im sächsischen Dialekt gesprochen. Und medizinische Begriffe, na, die habe ich sowieso nicht verstanden. Na, und er hat da zum Reden angefangen. Und jetzt dann haben wir gedacht, ach so, so, das ist ja was anderes. Na, und habe so einen Kopf gehabt, so einen Augen aufgemacht. Und das, so wie sie jetzt sitzen, ungefähr 25 bis 30 Frauen, alle im Alter von 20 bis 25 Jahren, also 30 war mit Sicherheit keine, weil ich habe sie nicht das erste Mal war schrecklich, die nächsten Male habe ich sie ja dann schon routinemäßig eigentlich gemacht. Ich bin momentan so erschrocken, weil ich da so splitternackt vor diese Frauen stehe, ohne Rücksicht auf mein Schamgefühl und alles, und der erklärt an mir, was schon rein äußerlich erbiologisch und soziologisch minderwertig ist. Also er hat ausstudiert meine Nasen und mein Körperbau und alles oder so, also überall so zeigt, was halt schon also meine Minderwertigkeit dokumentiert. Und wenn er dann mit der einen Seite fertig war, hat er gesagt, dreh dich um. Ja, das möchte ich noch immer sagen, das gehört auch noch dazu, wie ich diese Frauen gesehen habe, habe ich die Fäuste genommen, bin steif und so quasi wie das Salz sein. Und da habe ich immer gesagt, lieber Gott, bitte lass doch das vorbeige. Aber der liebe Gott hat sich 30 Minuten Zeit lassen. Und nach 30 Minuten ungefähr hat er gesagt, dreh dich um. Dann habe ich mich umgedreht, dann hat er mir auf meiner Rückenpartie erklärt, was für Zeichen meiner Minderwertigkeit sind. Da war ihm die Schulterblauen zu groß und der Absatz bis zum Steißbein zu klar. Ich war nicht so auf die Art, hat er geredet, aber ich habe ihn nicht richtig verstanden. Und dann hat er beim ersten Mal was besonders arg, da hat er mir so einen mit dem Zeigestab über den Hintern gehauen und hat gesagt, zieh dich an. Ja, das hat weh da, der Schlag mit dem Zeigestab. Ich bin runtergesprungen, habe aufgeschrien, aber hinter mir haben 30 Frauen gelacht. Ich habe braucht ungefähr bis 1975, 1995, dass ich überhaupt über das reden können. Ich bin mit Arbeitskollegen im Gasthaus gesessen, es haben Frauen gelacht. Ich bin rausgegangen, die haben alle gesagt, der hat einen Däpscher. Aber sie haben nicht gewusst, welches Erlebnis das eigentlich war, das diese Wirkungen ausgelöst hat. Die Sendung wird in einer Woche fortgesetzt. Die Musik stammt aus Keith Jarretts The Köln Concert. Für die Gestaltung verantwortlich ist die Ökologische Linke Wien, Ökoli. Im Netz findest du uns unter www.oekoli.cjw.net. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.